da. Und ich weiß nicht, ich hab eh kein Glück gehabt und mir kommt jetzt vor, als wenn er noch was mitgenommen hätte davon. Wenn ich mir es nur aus dem Sinn schlagen könnte. Aber wie denn? Mit was denn? Wäre ich ein Mannsbild, wüsste ich mir schon zu helfen. Aber so. Die Mannsbilder haben es halt da in allen Stücken gut gegen uns. Wenn uns einer gefällt und versteht uns nicht gleich, ja, was soll man da machen? Es ist hart, meine Treu. Ein Mann, der hat's leicht, ja, der rennt einer nach und merkt's es nicht heim, merkt's es in 14 doch und merkt's es nicht heim, merkt's es in 14 doch. Er tut den Sparat, rennt den Kopf gegen die Wand, aber dass er's nicht gespürt, macht er so mit der Hand. Und das Mädel gibt noch, dass er sie nur nichts tut. Ja, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Ja, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Triuli, riri, aria, duli, duli, duli, je. Wenn uns einer kränkt, ist es weiter kein Jammer. Was können wir tun? Nix als Wahrer in der Kammer. Kränkt mir einen Mann, tut's ihn nicht stark ergreifen. Der setzt sich ins Wirtshaus und stumpft sich sein Pfeifen. Der setzt sich ins Wirtshaus und stumpft sich sein Pfeifen. Mir klar, mir verzweifelt, dabei ist er an Kass. Trinkt ein Heurig und macht mit dem Kellering Spaß. Schaut ihm heim, gehen einer anderen gleich hübsch und dann gut. Die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Die Männer haben's gut, die haben's gut, die haben's gut. Triolie, diria, diria. Dulli, dulli, dulli, dulli, dulli, dulli, oder mal die zweite oder dritte Amour, ist ihr Ruf schon verschandelt und nachher ist zu. In dem Punkt ist ein Mann gegen uns reiner König. Wenn der 50 Meilen anschmiert, verschlagt ihm das wenig. Wenn der 50 Meilen anschmiert, dann verschlagt ihm das wenig. Auf so ein Hallodri haben mal erst der Schneid und Geschichte ist aus Liebnet, so Geschichte ist aus Neid. Dass man sich um einen solchen erst recht reißen tut. Die Männer haben's gut, die haben's gut, die haben's gut. Die Männer haben's gut, die haben's gut, die haben's gut. Triolie.